John Lennon wollte sein Rock'n'Roll-Album 1975 auch von Phil Spector produzieren lassen. Es kam auch zu Aufnahmen, allerdings auch zum Streit. Spector nahm die Bänder einfach mit und setzte sich ab und so weiter. Bizarre Umgangsformen zwischen zwei ganz Großen. Einige Jahre vorher ging es offensichtlich entspannter zu, bei den Aufnahmen zum Imagine-Album, daraus eben Jealous Guy. In anderer Version als auf dem fertigen Album. Danach ein Stück von 1969, als Phil Spector schon keine eigene Plattenfirma mehr besaß und er jeweils von anderen engagiert wurde, zum Beispiel hier von A&M Records für deren Gruppe Checkmates, ihre Version von Proud Mary im Original von Creedence Clearwater Revival. Von Phil Spector mit circa 300 Musikern aufgenommen. Das war teuer und schon ein bisschen größenwahnsinnig, extravagant. Von Phil Spector gibt es ja eine Vielzahl merkwürdiger Anekdoten mit Leibwächtern, Luxuslimousinen, Flugangst, Alarmanlagen, allerlei Exzentrik. Im Soundcheck konzentrieren wir uns mehr auf die Platten. Zum Beispiel hier eine frühere Tortenband aus dem Studio. Sie existierte nur auf den Platten für Spectors Phyllis-Label. Bob B. Socks and the Blue Jeans, aufgenommen im August 1962, Zippity Duda.